Bahnhof. Und selbst der Blick, wenn ich sag, ich krieg eh keinen Job. Meine viel zu zynischen Sprüche, deine Verunsicherung, wenn wir Carlos Buch zerstören. Deine Zurückhaltung, wenn ich drüber rede. Geballte Sphären in der Installation. Wir sitzen drin und haben was zu reden. Doch auf dem Heimweg ist Endstation. An der Kreuzung trennt sich unsere Wege. Ich will versuchen, mit dem Fahrrad Spur zu halten. Du und ich zu zweit im Winterregen. Was du anhast, ein seltsamer Blick, wenn ich sag, ich krieg ihm keinen.